Die Grenzwacht hielt im Osten dem Feinde lange stand. Heut kehrt ihr letzter Posten zurück ins Vaterland. Erschöpft und aufgerieben in treuer Ritterschaft, die Besten sind geblieben, uns andern brach die Kraft. Doch bringen wir die Fahne, die wehend vor uns stritt, von Riegers blut'gem Plane in allen Ehren mit. Die Sturm bewährt sich nimmer vor einem Feind geneigt. Und heute noch und immer den Weg nach Osten zeigt. Es rauscht dorthin zu mahnen, zu ihr der Vätergeist, trotz aller Not ein Ahnen, dass deutsche Zukunft heißt. Sind wir auch fremd geworden, euch Brüdern aus dem Reich, aus West und Süd und Norden, das Banner blieb sich gleich. Ob wir auch hier verderben, das kümmere euch nicht. Die Fahne zu vererben, ist unsere letzte Pflicht. Ich darf nicht länger zagen, bald zwingt sie euren Sinn, nach Ostland sie zu tragen, sie will, sie muss dorthin. Nach Ostland sie zu tragen, sie will, sie muss dorthin.